Aus Anlass seines 8. Kongresses eröffnete der Verband der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas am 2. Dezember im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Ausstellung der Erfolge der Arbeit des Verbandes. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft sowie dessen Mitglieder nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Auf der Ausstellung haben der Zentralvorstand und die Bezirkskomitees des Verbandes mehr als 650 Erfolgsexponate von 45 Arten und über 60 Anschauungsmittel zur Schau gestellt.